zu Wein, ja Wein. Der Helle war zu Wasser, der Bartzen war zu Wein. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Die Westleit und die Mäde, die rufen bei, oh weh, oh weh. Die Westleit, wenn ich komme, die Mäde, wenn ich geh, ja geh. Die Westleit, wenn ich komme, die Mäde, wenn ich geh. Heidi, heido. Die Strümpfe sind zerrissen, die Stiefel sind entzwei, entzwei und draußen auf.